Kapitel 4. Hier ist es schön. Die Luft ist frisch. Es ist ganz ruhig. Und langsam wird es dunkel. Ja, auf diese Bank setze ich mich. Niemand ist hier. Ich bin ganz allein. Und in 3 Stunden bin ich wieder hier. Aber dann bin ich nicht mehr allein. Dann ist Dorstei da. Ich bin nackt und er schaut mich an. 5 Minuten lang. 10 Minuten lang. 15 Minuten. Sie sind sehr schön, Fräulein Else. Ihre Beine, ihre Schultern, ihre... Nein, nein, nein, nein. Ich mache es nicht. Nie gehe ich mit Dorstei nackt in den Wald. Ich weiß etwas Besseres. Ich fahre nach Wien, ich gehe selbst zu Dr. Fiala und bitte ihn, dass Papa die 30.000 nicht bezahlen muss. Kein Problem, Fräulein Else. Folgen Sie mir doch bitte ins Schlafzimmer. Oder ich frage Paul. Er soll sich Geld von seinem Vater leihen. Natürlich, liebe Else. Mein Zimmer hat die Nummer XY. Ich warte heute um 12. Oh nein, das geht alles nicht. Aber wenn ich mich für Dorstei nackt ausziehe, was hilft das? Er hat ja recht. In ein paar Monaten hat Papa wieder Schulden. Für wen soll ich mich dann ausziehen? Da kann ich ja gleich zum Diner gehen und sagen, wer will mich nackt sehen? Es kostet nur 30.000 Gulden. So willst du das haben, nicht wahr, Papa? Deine Tochter soll sich verkaufen. Wenn man so eine schöne Tochter hat, muss man nicht ins Gefängnis. Da kann man ruhig Schulden machen. Gehen Sie zu Else, Dr. Fiala. Es kostet nur 30.000 Gulden. Nein, Papa, du hast falsch gedacht. Ich verkaufe mich nicht. Dorstei gibt dir kein Geld. Du musst dich umbringen. Aber was ist, wenn er sich wirklich umbringt? Und ich habe nichts dagegen getan. Ach, warum muss es gerade Dorstei sein? Warum nicht Paul? Paul darf mich nackt sehen, wenn es sein muss. Und für den Filou? Warum ist er nicht mehr da? Warum ist er gestern abgereist? Möchte ich gerne nackt sein. Der darf mich anschauen, solange er will. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, nackt zu sein. Sissi ist sicher auch nackt, wenn Paul in der Nacht zu ihr kommt. Ich kann sie ja fragen. Hahaha. Vielleicht bringt Papa sich aber auch gar nicht um. Vielleicht kommt die Polizei und bringt ihn weg. Und dann geht er 5 Jahre ins Gefängnis. Oder 10. In allen Zeitungen kann man ganz groß lesen, Wiens bester Anwalt im Gefängnis. Hohe Schulden an der Börse. Schande für die ganze Familie. Mama und ich bleiben dann allein. Wir haben eine ganz kleine dunkle Wohnung in der Lerchenfelder Straße. Und Rudi muss im Ausland arbeiten, damit wir leben können. Einmal im Monat dürfen wir Papa im Gefängnis besuchen. Mama und ich fahren hin, in der 3. Klasse im Zug. Wir haben ja kein Geld. Wir wollen ihm etwas zu essen bringen, aber wir haben selbst nichts. Papa sitzt da in seiner Gefängniskleidung. Er ist ganz dünn und er hat keine Haare mehr. Er sagt nichts. Er schaut uns nur traurig an. Und er denkt, ach Else, warum hast du damals das Geld von Dorstei nicht bekommen? Im Hotel fängt jetzt bald das Diner an. Nur ich bin hier im Wald, ganz allein. Und jetzt weine ich auch noch. So was Blödes. Ich will nicht weinen. Nicht wegen Dorstei. Aber es tut gut. Wann habe ich das letzte Mal geweint? Beim Begräbnis meiner Großmutter. Und als die kleine Tochter von Agathe gestorben ist. Und wenn ich tot bin, wer weint dann? Weinst du dann, Paul? Fred? Mama? Es ist sicher schön, wenn man tot ist.